«Серенада Литвака» исполняет Арон Лебедев. Schwarze Schicht auf Letzlach, wenn der Katz geht und sagt, wie sie hoben, jetzt lach.